Auf dem Wege durch die Zeit bleiben wir immer Lernende. So auch die Apostel, auch die Missionare, die unterwegs waren, unterwegs sind. Sie lernen immer wieder Neues hinzu, wie sie sich verhalten müssen. So ging es auch Paulus und Silas. Wir haben ja gelesen im 16. Kapitel, dass sie sich aufmachten zur zweiten Missionsreise wieder an den Ort, wo sie das Schlimmste erlebt haben, wo Paulus gesteinigt worden ist. Aber der Herr hat ihn nicht dem Tode preisgegeben, sondern hat ihn wieder aufgerichtet. In diese Orte gingen sie zuerst, um nachzuschauen, ob die gläubig gewordenen beständig geblieben sind. Das ist im Übrigen auch eine Aufgabe, die uns immer wieder zufällt, dass wir im Kontakt mit dem Nächsten auch hören und sehen wollen, ob er gefestigt ist im Glauben und wo wir merken, er ist schwach geworden, dass es uns ein Gebetsanliegen ist und auch eine Möglichkeit ist, auf Gottes Wort hinzuweisen, damit wieder Stabilität im Leben des Einzelnen entsteht. Wir weisen immer auf den Herrn hin. Ich hätte gerne noch einen kleinen Brief, den ich heute bekommen habe, in der Schriftmission vorgelesen, aber ich habe dann doch Abstand genommen, weil ich dachte, dieser Brief, der zeugt einfach davon, vom kindlichen Glauben. Da schrieb dann jemand und sagte, ja, es ist ja heutzutage nicht so einfach, und also es ist ein einfacher Mensch gewesen, und ich bin jetzt auch gerade erkältet und krank, aber das macht ja nichts, Jesus hilft mir. Und dann redete er weiter von anderen Dingen und sagt, ja, aber Jesus ist da und er verlässt uns nicht. Also immer wieder der Kommentar dazu, die Lösung, die er dort aufgezeigt hat. Und das sollen wir auch für uns in Anspruch nehmen und auch immer bei dem anderen suchen. Jesus hilft dir, er ist doch da. Ja. Und so ging es also auch Paulus, dass er etwas Neues lernen musste auf dieser Missionsreise. Und zwar musste er lernen, der Führung des Heiligen Geistes zu vertrauen, gehorsam zu sein im Blick auf diese Führung und eben auch zu erkennen, es geht um das Werk des Herrn. Gewissheit haben, ich bin hier richtig. Das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Ich lese heute also die Verse 6 bis 10 aus diesem Kapitel unter der Überschrift Führung durch den Heiligen Geist. Als sie durch Phrygien und das Land Galatien zogen, wurde ihnen gewährt von dem Heiligen Geist, zu reden das Wort in Asien. Als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie durch Bithynien zu reisen und der Geist ließ es nicht zu. Sie zogen aber an Mysien vorbei und kamen hinab gen Troas. Und Paulus erschien ein Gesicht bei der Nacht. Das war ein Mann aus Mazedonien, der stand und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und als er aber das Gesicht gesehen hatte, da trachteten er und mit seinen Begleitern wir alsobald zu reisen nach Mazedonien. Gewiss, dass uns der Herr dahin berufen hat, ihnen das Evangelium zu predigen. Also verschiedene Situationen erlebten hier Paulus und Silas. Das Gute, was sie meinten, jetzt tun zu müssen, war nicht dran. Stelle dich der Führung des Herrn anheim. Wo er dich hinschickt, da musst du sein. Und zum Schluss, ja, hier sind wir gewiss. Das hat der Herr jetzt so geführt. Ist also ganz wichtig. Die einmalige Berufung, so können wir daraus lernen, in die Nachfolge Jesu oder auch zu einem bestimmten Auftrag, befähigt nicht zu freien Entscheidungen. Der Auftrag, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur, schließt nicht die freie Entscheidung, wie, wann, wo mit ein. Das mussten die Apostel lernen. Ja, der Auftrag steht da. Wir sind ausgesandt. Aber wir dürfen nicht bestimmen, was gemacht wird, wo was gemacht wird, wie es gemacht wird. Dies behält sich der Auftraggeber Gott in Jesus vor. Sonst macht er nicht mit. dann können wir vieles machen, ja. Auch Frommes und Christliches. Aber der Herr segnet es nicht. Weil er sagt, ja, da wollte ich dich gar nicht haben. Ich will dich ganz woanders haben. Das mussten sie lernen. Also die einmalige Berufung, in der Nachfolge Jesu zu stehen, gibt uns nicht die Freiheit zu entscheiden, welchen Weg wir gehen sollen, an welchem Ort wir stehen sollen, zu welcher Zeit wir was handeln sollen. Berufung in der Nachfolge Jesu bedarf immer der Weiterführung, der weiteren Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und hier ist der erste Punkt, die Führung im Heiligen Geist. Paulus und Silas und Timotheus durchzogen ja Kleinasien zu Fuß. Von dem südlichen Teil Galatien durch Phrygien zum nördlichen Teil hin. Von dort wollten sie natürlich erfüllt vom Evangelium allen Menschen das Evangelium sagen. Und sie wollten Richtung Schwarzes Meer gehen nach Asien. Aber der Heilige Geist wehrte ihn. Nein, wieso? Wir wollen noch das Evangelium, sollen doch alle hören. Nein! Dort geht's nicht hin. Das verstehen wir erstmal gar nicht. Dass wir gewisse geistliche Wege, die wir geistlich empfinden, nicht gehen dürfen. Weil sie uns nicht bestimmt sind, sind vielleicht anderen bestimmt und nicht uns. Wir müssen immer die Wege gehen, die Gott uns zeigt. Es war nämlich nicht die Zeit von Gott bestimmt, den Weg nach Asien zu gehen, nach Ost- oder Mittelasien. Es war nicht von Gott bestimmt, in dem Auftrag des Paulus und Silas dorthin zu gehen, sondern ein anderer Ort war von Gott ersehen. Dieser Auftrag nach Asien zu gehen war anderen zugedacht. Gott hat das schon längst anderen zugedacht. Wir können das nur aus der Kirchengeschichte entnehmen, nicht jetzt in der Bibel lesen, dass dieser Auftrag dem Thomas zugedacht war. Der ging nach Asien. Der wurde dorthin geschickt, so dass bis zum heutigen Tag noch die Kirche in Indien nach ihm benannt wird. Die Thomaskirche. Und das hat Gott alles schon so geplant. Deswegen sagt er, nein, da geht ihr nicht hin. Das ist für andere bestimmt. Du hast einen anderen Auftrag. Es ist überhaupt wunderbar, dass Thomas, der zunächst an der Auferstehung Jesu zweifelte und sagte, das kann ich überhaupt nicht glauben, dass das so geschehen ist, dass der auch noch gebraucht worden ist, um das Evangelium in Asien zu verkünden. Ach, das macht einen so froh, nicht? Weil wir sagen, wir haben auch so viele Fehler gemacht. Und dann nimmt der Herr uns doch vielleicht auch noch an und in seinen Dienst. Wenn er das mit dem Thomas, der so schroff gesagt hat, das glaube ich nicht, was anfangen konnte, dann kann er vielleicht mit mir auch noch was anfangen. Obwohl Paulus ja aus Liebe zu den Verlorenen, wirklich aus Liebe zu den Verlorenen, diesen Dienst tun wollte. Denn wir lesen ja auch im Römerbrief, dass er ja auch eine große Liebe zu seinen Volksgenossen, den Juden, hatte. Und er hat ja gesagt, wenn ich doch einige retten könnte und würde verbannt werden dafür, dann will ich das in Kauf nehmen. Ich liebe mein Volk. Ich will, dass auch sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich liebe die Asiaten. Sie sollen doch auch das Evangelium hören. Er hat es wirklich aus Liebe getan und versuchte eben diesen Schritt, weil er gerade nah an der Grenze war, zu Asien doch zu gehen und doch diese gleich mitzunehmen. Musste er sich doch zurückrufen lassen. Er versucht es an einer anderen Stelle ja nochmal. Nicht? In Vers 7 lesen wir. Und wieder wehrte der Heilige Geist, sagt, das ist nicht der Weg. Du gehst da nicht lang. Obwohl ja Paulus auch aus Liebe zu den Juden Timotheus hat beschneiden lassen, obwohl er gesagt hat, ihr braucht euch nicht beschneiden lassen, nicht, sondern die Seligkeit liegt im Glauben an Jesus Christus, in dem Gnadengeschenk des himmlischen Vaters, wollte er aber doch durch diese Geste eine offene Tür bei den Juden in der Synagoge haben, indem er nicht einen Heiden nach ihrer Meinung hineinführt, denn Timotheus hatte zwar eine jüdische Mutter, aber einen griechischen Vater. Und er ließ ihn beschneiden, damit er die Juden erreichte. Er wollte die verlorenen Seelen aus Liebe zu dem lebendigen Gott führen. Aber, und hier kommen wir an diesen einen Punkt, den auch Paulus lernen musste, Liebe zu den Verlorenen allein genügt nicht, um am Werk des Herrn zu stehen, sondern Gehorsam gehört dazu. Liebe wohl, ich will sie einladen, aber Gehorsam auf die Stimme des Herrn zu hören, wer wen einladen kann. Manchmal erlebten ja das die Einzelnen und erleben wir es immer wieder, dass zum Beispiel Familienangehörigen nicht durch die Familie gewonnen werden können, sondern durch Außenstehende. Da haben wir gar keinen Zugriff. Wir können ihnen zwar das Evangelium oft sagen, aber sie bekehren sich aufgrund eines anderen Boten von außen. Das hat Gott so getan. Da können wir machen, was wir wollen. Manchmal versuchen dann ja auch Eltern, weil sie merken, sie können jetzt die Kinder nicht zum lebendigen Glauben führen, dann werden sie gesetzlich. Und dann schnüren sie sie irgendwie ein. Irgendwo muss uns das doch gelingen, dass wir sie zum Glauben bringen. Und dabei ist das gar nicht dann ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe war, ein gutes Vorbild zu sein und die Bringeschuld des Evangeliums. Die Aufgabe kriegt vielleicht ein ganz anderer. Das lesen wir immer wieder unter den Brüdern, die auch zu Diensten berufen sind, die auf ganz anderem Wege plötzlich zum Glauben gefunden haben. Und so sollte Paulus das auch lernen. Nicht nur die Liebe zu den Verlorenen ist wichtig, sondern auch der Gehorsam gegen die Führung des Heiligen Geistes. Denn es soll niemals vergessen werden, dass Kinder Gottes nicht am eigenen Werk stehen. Kinder Gottes haben kein eigenes Werk, sondern sie stehen am Werk Christi. Sie stehen an der Arbeit Gottes, nicht an der eigenen Arbeit. Paulus hat das mal so, auch in 1. Korinther 3, später, nachdem er das alles gelernt hat, auch den Korinthern so geschrieben, in Vers 9, wir sind Gottes Mitarbeiter. Wir sind nur Mitarbeiter, mehr nicht. Wir sind nicht die Macher dieses großen Werkes, sondern wir sind nur Mitarbeiter. Und das hat er im 2. Korintherbrief dann auch so formuliert, im Kapitel 6, wir ermahnen aber euch als Mithelfer. Wir sind ja nur Mithelfer. Oder wenn wir die Worte Jesu in Markus 16 lesen, da wird es ja deutlich, dass er der Handelnde ist. Ja, die Jünger gingen aufgrund der Sendung aus, predigten an allen Orten und der Herr wirkte mit ihnen. Der Herr wirkte mit ihnen. Das heißt, die hätten also hingehen können, predigen, hätte überhaupt nicht gebracht, wenn nicht der Herr der Wirkende gewesen wäre. Darum, der Herr wirkt immer da, wo er will, dass die Leute wirken. Und deswegen konnte Paulus und Silas nicht einfach nach Asien gehen, sondern der Herr hatte sich vorgenommen, in Europa zu wirken zunächst. Deswegen auch in der Apostelgeschichte 1,8 lesen wir ja, dass kurz vor Pfingsten die Jünger dann auch fragten, auch kurz vor der Himmelfahrt Jesu, wann wirst du dein Reich aufrichten? Ja, das geht euch jetzt gar nichts an, sondern ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Ihr werdet nicht selbstständig Zeugen, sondern ihr kriegt den Heiligen Geist und dann werdet ihr bewegt, dass ihr meine Zeugen seid. Also so eng ist die Nachfolge Jesu. So eng ist das. Da gibt's keine Selbstständigkeit. Es schließt also dieser Auftrag das Wort ein, wo ich will, sollt ihr meine Zeugen sein, nicht wo ihr wollt. Darum auch schon vorab sagte Jesus in Johannes 12, Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener sein. Also nicht umgekehrt, dass der Diener einfach wohin geht, Herr, komm mal hierher, hier ist, ja, so nicht. Sondern der Herr sagt, wo ich bin, da sollst du sein, da musst du hinkommen. Und die Erfahrung, auch die geistliche in unseren Tagen und im persönlichen Leben, zeigt uns ja immer wieder, dass das so ist. Wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, warum der Einzelne da oder da nun hingestellt ist oder dort ist in der und der Gemeinde, dann würde er vielleicht sagen, ja, ich bin da einfach hingeführt, obwohl es so schwierig ist, ja, aber ich bin da hingeführt. Ich weiß, der Herr hat mich dahingestellt. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Wenn ich mir das aussuchen hätte können, dann wäre ich wahrscheinlich nicht an diesem Platz, wo ich bin. Das würden viele bezeugen. Aber das bestätigt nur dieses Wort Jesu, dass er sagt, mein Diener soll da sein, wo ich bin. Nicht komme ich zu dem Diener, wo er ist. Und das musste man erst lernen, das musste auch Paulus lernen. So führt der Herr also seit Pfingsten, wo der Heilige Geist ausgegossen worden ist, seine Gemeinde durch sich selbst. Paulus hat es später ja auch so formuliert, hat gesagt, er, Jesus, ist doch das Haupt. Er bestimmt alles. Der Arm kann nicht machen, was er will. Der Fuß kann nicht hingehen, wo er will. Das Haupt bestimmt alles, von A bis Z. Und wenn ein Glied da nicht mitmacht, dann wird es Schmerzen haben. Es muss sich nämlich dagegen wehren, gegen diesen Weg. Und wehren heißt immer Schmerzen empfinden. Als Jesus von seiner Himmelfahrt schon sprach, dass er nicht mehr sichtbar unter den Jüngern sein wird, sagte er, wenn ich hingehe, dann werde ich den Heiligen Geist zu euch senden. Mit anderen Worten, wenn ich hingehe, komme ich im Heiligen Geist wieder. Johannes 16, Vers 7, so ich gehe, will ich senden den Heiligen Geist. Und in Johannes 14 steht ja, wir kommen und machen Wohnung. Ich bin dann auch da, alle Tage bei euch. In Vers 13, Johannes 16, durch diesen Geist will ich euch leiten in alle Wahrheit. Leiten. Ja, das Wort Wahrheit nehmen wir schnell auf, Auftrag auch, aber das Wort leiten, das muss man plötzlich erst lernen. Leiten. Auf welchem Wege bin ich denn? Paulus und Silas, sie wollten nach Asien. Der Geist sagt, nein, ich leite euch. Leiten bedeutet Anweisungen bekommen. Und darum beten wir ja auch täglich im persönlichen Gebet, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Ist das dran, diesen jetzt zu besuchen, mit dem zu reden? Oder ist es noch nicht dran? Wir wollen uns leiten lassen. Unbedingter Gehorsam gegen die Führung des Heiligen Geistes ist also notwendig. Und zwar so, als sähen wir Christus vor uns, dem wir dienen. An die Galater schrieb ja später der Apostel Paulus und sagt, war das nicht bei euch so? Christus war vor euren Augen so gemalt, als er gekreuzigt, als ob er mitten unter euch gekreuzigt würde. Und so sollt ihr weiterleben, aber ihr habt es jetzt verlassen, sagt er zu ihnen. Ihr schaut nicht mehr Christus vor euch, sondern ihr nehmt euch eure eigenen Wege vor. Das machte er ihnen zum Vorwurf. Im Geist habt ihr angefangen, unter der Leitung und Führung des Geistes, im Fleisch macht ihr jetzt weiter. Also hier wird genau dieses Thema, was dann Paulus ja für sich lernen sollte und musste, wird auch weitergeführt und auch den anderen Gläubigen zuteil gemacht. Das habe ich erlebt und so muss es auch sein und der Herr will es so. Ihr sollt im Geist leben, so als ob Christus unter euch gekreuzigt ist. In den späteren Briefen an die Gemeinden, unterschiedlichen Gemeinden, mahnte der Apostel Paulus, den Heiligen Geist auch nicht zu betrüben durch Eigenwilligkeit, da sonst nämlich die Orientierung auf der Strecke bleibt. Was sollen wir überhaupt als Christen tun? Was können wir überhaupt tun? Wo ist denn überhaupt mein Auftrag? Weiß ich gar nicht mehr. Das bleibt dann auf der Strecke, nicht? So hat er zum Beispiel an die Gemeinde zu Ephesus, was aber nicht nur für die Epheser war, sondern auch für die anderen Gläubigen galt, geschrieben, In Kapitel 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Betrübt ihn nicht. Bitterkeit und Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung, das sei ferne von euch. Damit könnt ihr nämlich den Heiligen Geist betrüben und dann wisst ihr gar nicht mehr, wo es lang geht. Seid untereinander freundlich, herzlich, vergebt einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Das sind so diese Anweisungen. Ihr braucht die Führung durch den Heiligen Geist. Wenn ihr ihn betrübt durch ein falsches Leben und Wesen, dann wisst ihr gar nicht mehr, was ihr tun sollt. In Vers 25 bis 29 desselben Epheserbrief sagt er dann auch, darum legt doch die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, zumal wir ja untereinander Glieder sind. Zürnt nicht, sündigt nicht, lasst nicht die Sonne über eurem Zorn untergehen. Gebt auch nicht Raum dem Lästerer. Und wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe, zu geben, dem Dürftigen. Lasst kein faul Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Betrübt nicht den Heiligen Geist, ihr braucht seine Anweisung. Auch in 2. Korinther 13, Vers 5 schrieb der Apostel Paulus, dass das Zurückfallen in das alte Wesen die Führung im Heiligen Geist verhindert. Da fordert er auf, ich lese uns das mal, dass wir uns doch prüfen sollen, ob wir noch im Glauben stehen. Das ist ja eine komische Frage, nicht? Eine komische Frage, wir stehen doch im Glauben. Ja, damit ist aber Folgendes gemeint, steht ihr noch in der Führung unter dem Heiligen Geist? Gläubig seid ihr, ja? Vers 5, prüft euch oder versucht euch selbst, in Kapitel 13, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr untüchtig geworden seid. Dann erkennt ihr das nicht mehr. Prüft euch. Ihr müsst erkennen, dass Christus in euch ist. Denn, jetzt könnte er hinzugesetzt haben, ich habe es selbst erfahren, dass wenn ich nicht darauf geachtet habe, dann wollte ich auf dem verkehrten Weg gehen. Ich wollte nach Asien gehen, weil ich nicht darauf geachtet habe, was Jesus in mir wollte. Aber dann vernahm ich plötzlich, dass das der falsche Weg ist und dann habe ich gleich revidiert. Deswegen prüft euch selbst, ob ihr in dieser Verbindung steht. Seid ihr noch sicher, auf dem richtigen Weg zu sein? Seid ihr sicher, auf dem Weg des Herrn zu sein und an seinem Werk zu stehen? Seid ihr da sicher? Der erste König Israels, Saul, war ja auch mit dem Heiligen Geist gesalbt worden. Er kriegte ja Vollmachten, als König arbeiten zu können und dienen zu können. Aber er verlor diese Vollmacht durch eigenmächtiges Handeln. Dass er nicht mehr im Gehorsam einfach das tat, was Gott ihm durch Samuel sagen ließ. Er hatte genaue Anweisungen gekriegt. Es war ja nicht so, dass er irgendetwas entscheiden müsste, mal sehen, ob das funktioniert oder jenes funktioniert. Er hat genau die Anweisung bekommen, was zu tun ist. Aber er hat seinen eigenen Willen und seine Gedanken mit hineingegeben. Und das Resultat war, er konnte nicht mehr geführt werden an dem Werk Gottes, das er doch bekommen hatte. Der Geist des Herrn wich von ihm. Er wurde betrübt, der Geist Gottes. Ja, der hört ja gar nicht auf mich. Ja, dann brauche ich ihm auch keine Anweisung mehr geben. So einfach ist das. So würden wir das ja menschlich gesehen auch machen. Nicht? In einer Firma, wenn wir Mitarbeiter haben und dem sagen wir dreimal, pass mal auf, das geht immer da und da lang. Und der macht das nicht. Dann sagen wir, naja, dann kümmern wir uns den nicht. Dann werden wir den vielleicht irgendwann mal los. Können wir sehen, wie wir den loswerden. Der hört ja gar nicht. Den können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Der macht immer etwas anderes als das, was man ihm sagt. Verstehen wir, das ist auch so ein Beispiel für uns im geistlichen Leben. Gott redet immer zu uns und wir müssen dann darauf eingehen. Gehorsam bringt immer weitere Führung. Paulus wir sind dankbar, dass er gehört hat, zog im Gehorsam weiter westwärts, nämlich nach Troas, an das Ägäische Meer, Griechenland gegenüber. Da zog er dann hin. Er ließ sich lenken und leiten durch den Heiligen Geist. Und dort, erst dort, bekam er ein Nachtgesicht. Nicht vorher. Erst als er im Gehorsam abließ von dem Weg, den er eigentlich einschlagen wollte, und weiterging in diese Richtung, wo er geführt, erst dann bekam er weitere Offenbarung. Durch ein Nachtgesicht nämlich, ein Mann aus Mazedonien rief ihm zu, komm herüber und hilf uns. Nicht, wenn wir das einfach mal so betrachten, diese Führung der Apostel, wir lernen ja für uns davon, dann ist das wirklich ganz erstaunlich, dass Gott alles geplant hat. Auch dieses Nachtgesicht hatte er geplant. Das gebe ich ihm aber erst dort, wenn er an Troas ist. Wenn er gehorsam ist und sagt und nicht den Weg einschlägt, den er wollte, dann zeige ich ihm weiteres. Und dieser Engel Gottes wies also den Weg, den Jesus voranging. Denn Jesus hat gesagt, mein Diener soll da sein, wo ich bin. Jesus ging voran nach Mazedonien und Paulus hinterher, nicht vorneweg, hinterher. Komm herüber und hilf uns. Er muss eine große Freude im Herzen gehabt haben, der Apostel Paulus, genau zu wissen, dass er auf dem richtigen Weg war. Plötzlich wusste er, es muss ein Jubel in seinem Herzen gewesen sein. Ich weiß nicht, ob er das so ausgesprochen hat richtig, aber diese Gewissheit, jetzt weiß ich den Weg, ja, den soll ich gehen, wunderbar. Diese große Freude zu wissen, was man tun und was man lassen soll, die soll in uns aufkommen. Nicht ein Suchen oder Ausprobieren, ob dies oder jenes möglich ist oder vorhanden ist, sondern ein zielbewusstes Handeln. Ich weiß, wo ich lang gehen soll. Ich weiß, was ich tun soll. Das ist Glaubenssicherheit in dieser Zeit. Und wer keine geistliche Führung diesbezüglich mehr erfährt, ist ja ständig auf der Suche nach Aufgaben und fällt dabei in das natürliche Wesen wieder zurück. Und darum sagt auch Gott, das hatte ich dann zitiert gestern auch im Lazarus, im Propheten Jesaja, wo Gott dann sagt, ja, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Ja, das machst du. Da machst du dich kaputt in dem, was du dir so alles vorgenommen hast. Mach doch das, was ich dir sage. Dann kriegst du diese Kraft, ja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen, nicht matt werden und so weiter, ja. Mach doch meins, dann bin ich doch dabei. Dann kriegst du neue Kraft. Ja? Es ist also eine große Freude, Führung zu haben. Wenn wir sie denn nicht haben, dann sind wir, ich habe mir das mal so notiert, dann sind wir nur noch Gäste in der Gemeinde. Keine Mitarbeiter mehr. Dann sind wir nur noch Gäste. Und das kommt überein mit dem, was auch der Herr vom Himmel her in der Offenbarung zu den Gemeinden sagt, zum Beispiel zu der Gemeinde zu Sardes, ja, in Offenbarung 3, die ersten Verse. Ich weiß deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot, du bist bloß nur ein Gast in der Gemeinde. Werde doch wach und stärke das andere, das sterben will, denn ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor Gott. Du bist zwar irgendwie dabei, aber bist doch nicht an dem Werk dabei. Das sind alles Lehren und Erfahrungen auf dem Weg der Nachfolge, die auch wir machen sollen, nicht nur die Apostel damals. Dritter Punkt, die große Gewissheit. Paulus hingegen, er brach ja sofort auf nach Mazedonien. Er zögerte gar nicht und sagt, naja, dann müssen wir erst mal sehen, war das so und so. Nein, er brach sofort auf, nach Mazedonien zu reisen, in der Gewissheit, er hatte große Gewissheit, dass ihn der Herr dahin berufen hat. Ich erinnere mich oft an Missionsgespräche, wo Leute glaubten, also in die äußere Mission zu gehen. Und als Brüder, die solche Gespräche führen sollten, um festzustellen, ob das wirklich ein Ruf war, war das immer eine große Verantwortung, ob man Ja oder Nein sagt. Auch Herbert Nützel und ich, wir haben so manches Gespräch führen dürfen müssen. Und denn die Erfahrung hat gelehrt, dass manche, die sich bekehrt haben, wohl jetzt den Ruf hatten, Jesus zu folgen, aber nicht gleich in die äußere Mission zu gehen. Und die, die den Ruf nicht in die äußere Mission hatten, die kamen nachher alle wieder zurück. Und die Verantwortung der Brüder in der Heimat lag darin, sie von dem falschen Weg abzuhalten. Abzuhalten. Denn die Leute haben alles aufgegeben, was sie hatten. Ihren Beruf, ihr Haus, was sie so hatten. Dann kamen sie zurück und hatten nichts. Beruf war weg, Haus war weg. Und dann versuchte man ihnen irgendwie eine Hilfsarbeit zu geben. Das konnte nicht der Weg sein. Es muss eine Gewissheit sein und das im Gespräch herauszufinden, ob jemand wirklich berufen ist, in die äußere Mission zu gehen. Ich war dankbar, einige wurden gleich abgewiesen. Auch damals Bruder Senn hatte da noch mitgesprochen und hat gehört. Und diesen, nein, der hat keinen Ruf. Den können wir nicht rausschicken. Der muss hier zu Hause bleiben. Und es war richtig so, ja. Paulus hatte da hingegen die große Gewissheit und von der konnte ihn keiner mehr abhalten, dass der Herr ihn dahin geschickt hat. Kein Missionswerk, sondern der Herr. Nicht so wie bei Hudson Taylor. Die Missionswerke wollten ihn nicht rausschicken nach China. Aber er wusste, der Herr hat mich dahin gestellt. Und da ist er einfach abgereist. China-Inland-Mission gegründet. Das ist der Auftrag, den wir für uns persönlich in unserem eigenen kleinen Leben auch immer wieder suchen müssen. Dass wir das Richtige tun, zur richtigen Zeit, in richtiger Art. Schon in der Freude über die Gewissheit, am richtigen Ort Gott dienen zu dürfen, birgt sich die Garantie der geistlichen Frucht, die dann vorhanden ist. Wenn ich weiß, dass ich am richtigen Ort stehe, den der Herr bereitet hat, weiß ich auch, dieser Ort und diese Arbeit bringt Frucht. Weil er nämlich diese Frucht bringt, so wie es auch in Johannes 15 steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bringe diese Frucht. Ein Weinstock oder eine Rebe kann keine Frucht von sich selbst bringen, sondern sie ist nur da und dann wird die Frucht gewirkt. Ja, das ist das Wirken des Heiligen Geistes und das geschieht in allen, die wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist empfangen haben. Der Geist begehrt und eifert und führt die Seinen voran zu dem Werk Gottes. Was auch immer in Mazedonien Paulus und Silas erwarten konnte, was ihnen begegnen würde, wie auch die Predigt des Evangeliums vom Kreuz gehört, angenommen, abgelehnt werden würde, spielte gar keine Rolle. Die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein, trieb sie voran. Und wusste auch diese Gewissheit, das wird Frucht bringen. Ich habe keine Ahnung, wer da ist und was da kommt und ob die Leute sagen nein oder ja, aber er wusste, das ist der Weg. Und das ist sehr wichtig. Denn wo der Herr wirkt, geschieht immer Seliges und solches, was in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Wo wir mit ihm handeln, werden wir immer unter seiner Fürsorge stehen, unter seinem Segen und immer seines Sieges teilhaftig werden. Ja, auch solche Worte, die der Apostel Paulus später dann schrieb, klingen uns ja fantastisch oder vielleicht überschwänglich, wenn er sagt, Gott sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt. Dann sagen wir, naja, hat er da nicht ein bisschen übertrieben? Alle Zeit Sieg gibt in dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, an dem Ort, wo der Herr mich hinführt, ist der Sieg. Ist der Sieg. Und das heißt alle Zeit. Ich muss nur aufpassen, dass ich an dem richtigen Ort bin. Aus diesem Wechsel auch noch in unserem Text am Schluss, da wird einmal von sie und wir plötzlich gesprochen. Daraus, so sagen auch Ausleger, geht hervor, dass hier plötzlich auch der Schreiber der Apostelgeschichte zu Wort oder zum Zuge kam, nämlich Lukas durfte die Apostelgeschichte aufschreiben. Ja, da heißt es ja, als er aber das Gesicht gesehen hat, da trachteten wir also bald zu reisen nach Mazedonien. Vorher wurde immer von sie gesprochen, sie taten das und so weiter. Also hier wurde also auch der Lukas schon mit hineingezogen. Er war ja kein Jude, der Schreiber der Apostelgeschichte. Er war ein Grieche. Ein Grieche, er war ein studierter Arzt, ein Promovierter. Er hatte bei dem griechischen Heilgott Asklepion studiert. Aber er war gläubig geworden an Jesus. Und er hatte Anteil an dem, was dort geschah. Und Paulus hat ihn ja im Kolosserbrief Kapitel 4, Vers 14 auch als den Geliebten bezeichnet, einen guten Mitarbeiter. Er war sicher dabei. Wir gingen dann nach Mazedonien. Der Auftrag war für alle da, den Gott gegeben hat. Alle Führungen des Herrn haben nur ein einziges Ziel, nämlich das Evangelium der Gnade zu verkündigen und die gläubig gewordenen darin zu festigen. Das ist das einzige Ziel. Manche denken ja, und das allgemeine Christentum denkt, dass der Auftrag Jesu dazu da ist, um die Welt in Ordnung und in Fasson zu bringen, eine anständige, nette Welt zu schaffen. Darum geht es überhaupt nicht. Die Führungen des Herrn gehen nur dahin, dass Menschen herausgerufen werden, Ekklesia herausgerufen werden aus der Masse, um Gemeinde Jesu zu werden und dann bewahrt zu werden vor dem Rückfall und vor dem Widersacher, dem Satan. Das ist das ganze Werk der gläubigen Gemeinde in der Gnadenzeit. Es geht hier nicht um eine verbesserte Welt. Die Welt wird nicht verbessert, sie geht unter. Sie wird nicht verbessert. Es gibt zwar diesen Begriff christlicher Humanismus, soll alles schön sein mit dem anderen und so weiter. Nein, und da bleibt die Wahrheit auf der Strecke, wenn man das tut. Die Wahrheit lautet, wenn du Jesus nicht hast, gehst du verloren in Ewigkeit. Du brauchst den Sohn Gottes, den Glauben an sein Kreuz, an das Erlösungswerk. Und dann wirst du bewahrt auf diesem Wege, bis die Entrückung der Gemeinde stattfinden. Das ist das Ziel, wenn das Evangelium verkündigt wird. Bis der Tag kommt der Vollendung hin zur Herrlichkeit. Führung also durch den Heiligen Geist, Gehorsam und Gewissheit. Diese drei Dinge lassen das Leben des Gläubigen zu einem Lichtstrahl im Dunkel dieser Welt werden. Und so wird das Evangelium verbreitet und gepredigt. Das soweit zu diesen Versen, die uns ja ganz persönlich auch etwas zu sagen haben. Es ist ja nicht nur eine Betrachtung einer vergangenen Missionsreise, sondern es ist eine Betrachtung des Lebens mit Gott auf dieser Missionsreise, was die Brüder dort lernen durften und was auch wir zu Herzen nehmen sollen, damit unser Leben hier in der Zeit fruchtbar ist und nicht vergebens geführt wird. Soweit zu diesen Versen.